Heute Abend möchten wir Ihnen, meine Damen und Herren, die in einer Gemeinschaftsproduktion von Radio Bremen und dem Saarländischen Rundfunk entstandene Funkfassung von Fernando Arrabals Roman Baal Babylon vorstellen. Bei Baal Babylon handelt es sich um eine kunstvolle, ebenso dezente wie verstörende Autobiografie des in Paris lebenden, vor allem als Dramatiker bekannten spanischen Autors. Thema ist die Gewalt, die physische Gewalt des faschistischen Staates, die subtilere Gewalt der fast allmächtigen katholischen Kirche über die Seelen und Gedanken und vor allem die Gewalt der Mutter, eine bigotte Franco-Anhängerin, die vor ihren Kindern den inhaftierten Vater verleugnet und deren Liebe nur zu haben ist, wenn das Kind in ihrem Sinne funktioniert. Baal Babylon ist der Versuch einer Kindheitsbewältigung, ein Austreibungsritual. Ein Mann begrub meine Füße im Sand. Es war am Strand von Melilla. Ich sehe noch seine Hände und meine Beine und den Sand. An jenem Tag erschien die Sonne. Daran erinnere ich mich. In einem Umschlag verwahrst du einen Stoß Fotos, die ich manchmal betrachtet habe. Einige sind kastanienbraun. Wahrscheinlich, weil es sich um ein veraltetes fotografisches Verfahren handelt. Viele tragen eine unlesbare Unterschrift. Doch ich weiß nun, von wem sie ist. Darunter steht oft ein Datum, manchmal ein erklärender Satz. Auf beinahe allen sind wir zu sehen. Du und ich. Du trägst mich in deinen Armen, du hältst mich an der Hand, du hilfst mir beim Essen. Von anderen ist deine Hälfte abgeschnitten. Oder aber es fehlt ein Stück davon. Du hast mir gesagt, dass ich an deinen Rock geklammert hinter dir herlief. Du hast mir erzählt, dass ich eines Tages mitten ins Zimmer gepinkelt habe, und dass ich dich dorthin zerrend Ua, Ua gerufen habe. Du hast mir so etwas immer wieder erzählt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich erinnere mich an etwas anderes. An einen Araber, der eines Morgens Eier brachte und sie nacheinander in einen Eimer voll Wasser tauchte. An eine Nacht, in der ich mit dir eine Schiffsleiter hinaufkletterte. Und an die Hände des Mannes und an meine im Sand begrabenen Füße. Baal Babylon von Fernando Arrabal. Aus dem Französischen von Elmar Tophofen. Ich habe die Dr. Plump-Pfeife zwischen den Lippen. Ich rauche billigen Tabak, den man hier grauen Tabak nennt. Da er gestern zu trocken war, habe ich ein paar Stückchen Apfelsinenschale in meinen Tabakbeutel getan. Wenn ich heute die Finger hineinstecke, fühle ich, dass der Tabak frisch ist. Da die Pfeife recht gut angeraucht ist, geht, wenn sie erloschen ist, ein angenehmer Geruch von ihr aus. Ich mache keine Lungenzüge. Du weißt ja, dass ich es nicht gelernt habe. Ich habe es manchmal mit Zigaretten versucht, brachte es jedoch nicht fertig. Die Pfeife ist die Dr. Plump-Pfeife von Papa. Vielleicht lag sie auf seinem Tisch, als er sich im Gefängnis das Leben nehmen wollte. In Villaramiro sagte Großmutter, ich solle den Hahn links tragen. Da ich ihn rechts trug, sagte Großmutter, ich sei ein Mädchen. Sie befahl mir, vom Esszimmer zu meinem Schlafzimmer durch den Korridor zu gehen. Er war lang und düster. Ich blieb zusammengekauert hinter der Tür sitzen. Durch die Ritze drang ein Lichtstrahl aus dem Esszimmer bis zu mir. Wenn sie merkte, dass ich noch nicht durch den Korridor zu Bett gegangen war, nannte sie mich einen Waschlappen. Großmutter erzählte, ihr Vater habe sie nachts durch den Korridor geschickt, um ihr die Angst auszutreiben. Er gab ihr einen brennenden Kienspan als Licht mit. Die Schatten, sagte sie, huschten an den Wänden hin und her. Und als sie klein war, musste sie zu seinen Füßen niederknien und ihm die Zivilgardistenstiefel ausziehen. Großmutter sagte zu den Leuten, die ins Haus kamen, ich sei ein richtiges Mädchen. Dann schloss ich mich auf dem Klosett ein. Sie sagte ihnen auch, dass ich den Hahn rechts trüge, wo ich ihn doch links tragen müsse, wie alle Männer. Dann fuhr ich mit der Hand unter das Tischtuch und steckte ihn nach links, worauf er von selbst wieder nach rechts rutschte. In Madrid zwangst du mich auch, abends durch den langen, düsteren Korridor in mein Schlafzimmer zu gehen. In Madrid blieb ich an der Tür stehen. Hinter mir war alles düster. Dann kauerte ich mich zusammen. Nun hat der Hahn sich von selbst nach links gelegt, wie bei allen Männern. Als ich dich zum letzten Mal besuchte, warst du allein im Haus. Du hattest die Rollos heruntergelassen. Es war kaum noch Licht im Raum. Ich habe mich tastend hingesetzt. Du hast zu mir gesagt, warte, ich schließe die Fenster. Ich will nicht, dass die Nachbarn uns hören. Bald konnte ich erkennen, dass du im Sessel saßest. Ein breites Brett, das auf den beiden Armlehnen lag, diente dir als Tisch. Du saßest zurückgelehnt da, aber das Brett berührte deine Brust. Du hast eine Stunde lang zu mir gesprochen. Du musst dich daran erinnern. Da die Fenster geschlossen waren, haben die Nachbarn nicht gehört, was du zu mir gesagt hast. Da die Rollos heruntergelassen waren, haben die Nachbarn nicht gesehen, dass du weintest und dass du von Zeit zu Zeit versuchtest, mich zu küssen und mich in die Arme zu schließen. Dann konnte ich erkennen, was auf dem Brett, das dir als Tisch diente, lag. Du legtest Karten. Großmutter sagte, dass ihr Vater es auf seine alten Tage auch getan habe und dass er, um zu gewinnen, sich selbst bemogelte. Wenn du zu mir sprachst, konnte ich erkennen, dass du graues Haar hattest. Mir fiel auf, dass du es nicht mehr färbtest. Früher, als du sie im Waschraum färbtest, half ich dir, alles, was du brauchtest, herbeizuschaffen. Als ich gehen wollte, hast du kein Licht im Korridor gemacht, um nicht zu viel Strom zu verbrauchen. Und im Dunkeln habe ich dich an der Tür geküsst und mich in deine Arme geschlossen. Wenn es zu Ende ging, spannte es sich bei mir. Tante Clara, die die Mysterien des Rosenkranzes auswendig kannte, betete allabendlich vor. Tante Clara begann ihre Gegrüßet seist du Maria erst, wenn nach unseren heiligen Maria-Gebeten ein paar Augenblicke vergangen waren. Doch das war nicht der Moment, in dem es sich bei mir spannte. Während wir den Rosenkranz beteten, mussten wir Linsen oder Bohnen auslesen. Großvater drehte Zigaretten mit Pappmundstück und Wattefilter. Großvater nahm die Watte von der Rolle, die ihr benutztet, Tante Clara und du. Tante Clara sagte, die Gegrüßet seist du Maria des ersten, dritten und fünften Mysteriums. Wir sprachen also die heilige Maria-Gebete dieser Mysterien. Tante Clara sagte, die heilige Maria-Gebete des zweiten und vierten Mysteriums. Wir beteten dann die Gegrüßet seist du Maria dieser Mysterien. Doch das war nicht der Moment, in dem es sich bei mir spannte und das Ende feucht wurde. Großvater drehte Zigaretten mit Hilfe eines länglichen zylindrischen Apparats aus Metall. Als Filter nahm er die Watte von der Rolle, die ihr mit Blut beflecktet und die ich mir in der Holzkiste der Küche ansah. Tante Clara, die die Litaneien auswendig kannte, betete vor. Doch das war nicht der Moment, in dem es sich bei mir spannte und ich meine Leistengegend mit dem Rand des Tischtuchs verdecken musste. Auch dann nicht, wenn sie kurz darauf ein Gebet auf Lateinisch hersagte. Sobald Tante Clara dieses Gebet beendet hatte, stand Großvater vom Tisch auf, um draußen auf dem Korridor auf- und abgehend eine Zigarette zu rauchen. Ganz zum Schluss spannte es sich bei mir, wenn Tante Clara die Vaterunser in besonderen Meinungen betete und wenn Großmutter ihr weitere Meinungen zuflüsterte. Es spannte sich bei mir und das Ende wurde feucht, während ich auf Tante Claras und Großmutters Vater unser antwortete, die von Abend zu Abend zahlreicher wurden. Und ich habe dich gefragt, ob auch du sterben würdest. Und du hast gesagt, ja. Und ich habe gesagt, was soll ich dann machen? Und du hast gesagt, dass ich dann erwachsen sei. Und ich habe gesagt, ich sehe keinen Zusammenhang. Und du hast gesagt, dass es einen gebe. Und ich habe gesagt, gut. Und du hast gesagt, dass wir alle sterben müssen. Und ich habe gefragt, ob es für immer sei. Und du hast gesagt, ja. Und ich habe gefragt, und wo bleibt der Himmel? Und du hast gesagt, das käme später. Ja. Und ich habe gesagt, dass ich dir Blumen bringen würde. Und du hast gesagt, wann? Und ich habe gesagt, wenn du stirbst. Und du hast gesagt, ah. Und ich habe gesagt, dass ich dir Blumen bringen würde. Und dann habe ich gesagt, Klatschrosen. Und du hast gesagt, es sei besser, nicht daran zu denken. Und ich habe gesagt, warum? Und du hast gesagt, weil. Und ich habe gesagt, gut. Und dann habe ich gefragt, ob wir uns später im Himmel wiedersehen würden. Und du hast gesagt, ja. Und ich habe gesagt, zum Glück. Ja. Und ich habe dich gefragt, wer sie erfunden habe. Und du hast gesagt, was? Und ich habe gesagt, die Geschichte mit dem Tod. Und du hast gesagt, niemand. Und ich habe gesagt, und die andere? Und du hast gesagt, welche andere? Und ich habe gesagt, die Geschichte mit dem Himmel. Und du hast gesagt, niemand. Und ich habe gesagt, nanu. Und dann habe ich gesagt, nanu. Und dann habe ich gesagt, also wenn du stirbst, werde ich mir aus deinem Bauch eine Trommel machen. Und du hast gesagt, sowas sagt man nicht. Und ich habe gesagt, ist das eine Sünde? Und du hast gesagt, nein. Ich habe mich immer nur für euch aufgeopfert. Wenn ich es manchmal nicht vermochte, alles richtig zu machen, so glaube nicht, dass es in böser Absicht geschah, denn... Du hast eine Pause gemacht. Du hast geseufzt. Ich bin nur eine arme, ungebildete Frau, die alles, was sie nur konnte, für euch getan hat. Ich bin stets die Sklavin aller eurer Wünsche gewesen. Kennst du andere Mütter, die so viel getan haben? Die erste Reihe bildeten Karo König, Kreuzdame, Pik Bube, Karo 7, Herz 6 und Karo 5. Nenne mir eine einzige. Da das Fenster geschlossen war, hörten die Nachbarn nicht, was du zu mir sagtest. Hinter dem Fenster war das grüne Rollo, das in der Mitte Schnüre hatte, mit denen man es hochrollen konnte. Hast du je gesehen, dass ich mich wie die anderen Frauen amüsierte? Oder mir irgendwelchen Firlefanz, der mir gefiel, kaufte? Oder ins Kino oder ins Theater ging? Und du weißt genau, dass ich gerne Premieren besuchen würde. Hast du aber je erlebt, dass ich auch nur eine Peseta ausgab, um hinzugehen? Die zweite Reihe bildeten Herzbube, Pik 7, Kreuz 6, Herz 5 und Pik 4. Ich habe nie etwas für mich ausgegeben. Nie. Und dabei gibt es, wer weiß, wie viele Frauen meines Alters, die ihr Leben genießen, hier hin und dahin gehen und ihr Geld für Kleider, Schmuck und Parfum ausgeben. Du kennst nichts vom Leben. Du weißt nicht, welchen Aufwand die Leute treiben. Aber ich habe nichts derartiges getan. Nicht, weil ich es nicht gerne getan hätte, sondern weil ich es vorgezogen habe, mich ganz für euch aufzuopfern. Tag und Nacht war ich nur darauf bedacht, euch alles zu geben, was euch Freude machen könnte. Und wenn ich manchmal nicht so gehandelt habe, wie ich es hätte tun müssen, so sage ich dir noch einmal, dass du es meinem Mangel an Bildung und an Intelligenz zuschreiben musst. Ich war nur eine arme Frau, die schon früh ohne Mann und ohne irgendeinen Ratgeber mit einer äußerst schwierigen Situation fertig werden musste, die sie nur dank ihrer Arbeit gemeistert hat. Der Arzt hat gesagt, ich solle Remifon, PAS und Streptomycin einnehmen. Wenn die Krankenpflegerin reinkommt, drehe ich mich herum und streife meine Pyjama-Hose herunter. Während sie mir eine Spritze macht, kneife ich so fest ich kann in meine Seite. Dann geht die Krankenpflegerin wieder und ich schreibe dir. Der Arzt hat mir 14 Tage Urlaub gewährt und ich bin eines Nachmittags nach Madrid gefahren, um dich zu besuchen. Du hast mich im Esszimmer empfangen, bei geschlossenen Fenstern und heruntergelassenen Rollos. Nun schreibe ich dir aus meinem Zimmer. Da der Arzt mich rauchen lässt, benütze ich die Dr. Plump-Pfeife. Vom Fenster aus betrachte ich den Regen. Ich höre auch, wie das Wasser aus der Dachrinne fließt. Ich warte auf das Läuten der Glocke, um zum Abendessen hinunterzugehen. Und ich schreibe dir. Der Arzt hat gesagt, ich solle mich ausruhen, also ruhe ich mich aus. Der Arzt hat gesagt, ich könne hinuntergehen und meine Mahlzeiten nun im Speisesaal einnehmen. Also gehe ich hinunter. Der Arzt hat gesagt, dass ich noch ein Jahr hier bleiben muss. Also werde ich bleiben. Der Arzt gestattet mir, nachmittags während der Ruhekur zu schreiben. Also schreibe ich dir nun. In Madrid gingst du ins Büro und Tante Clara kam herein. Sie zog meine Laken weg und ich schlüpfte in meine Hose. Wir sprachen kniend die Morgengebete. Tante Clara betete vor und drückte meine Hände zusammen, damit ich sie gerade hielte. Während Tante Clara betete, schloss sie die Augen und blickte hin und wieder zur Zimmerdecke. Ich fühlte ihren Ellbogen an meinem Ellbogen. Tante Clara wusch mich, indem sie mich mit einem Rosshaarhandschuh abrieb. Mir war kalt und ich sagte zu ihr, ich bin doch schon 14 Jahre alt. Sie wusch mein Gesicht und meinen Hals und sie tat mir weh. Tante Clara trug ein Nachthemd und wenn sie sich bückte, sah ich im Spiegel das Kreuz, das um ihren Hals hing, zwischen ihren beiden Brüsten. Als wir in Madrid wohnten, küsstest du mich, bevor du ins Büro gingst, weil du kein fettiges Gesicht hattest. Dann kam Tante Clara in mein Schlafzimmer und holte mich aus dem Bett, indem sie mir die Laken wegzog und ich schlüpfte in meine Hose. Sie wusch meine Hände, mein Gesicht, meinen Hals und meine Ohren. Während sie mich mit dem Rosshaarhandschuh abrieb, fühlte ich das Gewicht ihres Körpers auf meinem Rücken. Manchmal beklagte ich mich. Ein ganzes Leben habe ich mich für euch aufgeopfert, ein ganzes Leben lang. Natürlich wusste ich wohl, dass ihr es mir nicht danken, sondern eines Tages auch noch mehr von mir verlangen würdet. Wenn schon, nun ja, wenn du nie etwas anderes im Sinn hattest, als mich leiden zu lassen, lass mich dann leiden. Ich bin nur eine Mutter, die wünscht, dass ihren Kindern alle Freuden zuteil werden. Alle, aber auch alle, selbst wenn sie ihr Glück nur finden, indem sie mein armes Mutterherz brechen. Die Herz-Jesu-Figur stand immer noch auf dem Radio. Unter dem Sockel lag dasselbe Deckchen. Du hattest jedoch zwei Vasen mit künstlichen Blumen hinzugestellt. Die eine rechts, die andere links vom Sockel. Ich habe nicht mehr tun können, als ich getan habe. Gott ist mein Zeuge. Ich habe versucht, allen Leuten Gutes zu tun, aber auch allen Leuten. Und vor allem euch, die ihr mein Lebensinhalt seid. Ich habe stets versucht, so zu handeln, wie es sich gehört. Und ich glaube, dass es mir gelungen ist. Ich will nicht behaupten, dass ich nie Fehler gemacht hätte. Aber du sollst wissen, dass, wenn so etwas bei mir vorkam, es aus Nachlässigkeit geschah. Und dass ich mich, sobald es mir klar wurde, sofort eines Besseren besann. Nun hattest du kein Wandtelefon mehr. Du hattest ein Tischtelefon mit langem Draht. Und wenn das Telefon klingelte, nahmst du, ohne aufzustehen, in dem Sessel sitzend, den Hörer ab. Im Evangelium heißt es, dass selbst der heiligste Mensch 7-mal am Tag sündigt. Wenn es stimmt, wie hätte ich da nicht sündigen sollen, ich arme Unglückselige? Ich bilde mir nicht ein, eine Heilige zu sein. Ich vermag eine solche Vollkommenheit nicht zu erreichen. Ich bin eine arme Frau, die in einem kleinen kastilischen Dorf aufgewachsen ist. Ich kann keine Heilige werden. Ich habe jedoch versucht, nie Böses zu tun. Der Erste trug die Nationalflagge. Neben ihm ging eine Nonne, die ihn führte. Am Fenster stand die Schwester Oberin, umgeben von anderen Nonnen. Hintereinander schritten wir Schüler alle voran und sangen das Lied »Spanien war die Nation, die den größten Ruhm erwarb«. Im Gänsemarsch hinter dem Fahnenträger schritten wir alle voran. Die Nonnen wiesen uns zurecht, wenn wir zu weit hinter unseren Vordermännern zurückblieben oder jemand plötzlich aus der Reihe tanzte. Und so, hintereinander hergehend, sangen wir das Lied »Die Madonna vom Pilar sagt«, dass sie nicht französisch werden will. Wir schmetterten das Lied, wobei wir im Takt zwei Steine aneinander schlugen. Den Klassenbesten gaben die Nonnen Glöckchen. Die Nonnen begleiteten den Rhythmus des Liedes mit ihren Kastagnetten. Und wir sangen alle das Lied »Die Jungfrau Maria ist unsere Erlöserin«. Alle in einer Reihe, einer hinter dem anderen, zogen wir in Arabesken über den Hof. Wenn Schwester Mercedes den Fahnenträger führte, machte die endlose Reihe viel mehr Schleifen. Schließlich hielten wir an und die Schwester Oberin rief dreimal, »Es lebe Christ König!« Und wir antworteten alle, »Amen!« Wobei wir die Steine aneinander schlugen und unsere Glöckchen erklingen ließen. Großvater ist unter dem Mantel der Madonna vom Pilar gestorben. Du hast mir gesagt, ich solle zu ihm gehen. Halb schlafend hat Großvater mich bei meinem Namen genannt. Da du mir gesagt hast, ich solle ihn küssen, habe ich ihn geküsst und zu ihm gesagt, guter Papa. Da er seit Tagen nicht mehr rasiert wurde, hat sein Bart mich gepickt. Auf dem Bett lag der Mantel der Madonna von Pilar, unter dem Tante Clotilde und andere Freundinnen von Großmutter und von Tante Clara gestorben waren. Es war, wie mir nun wieder einfällt, der 3. November. Du hast mir gesagt, ich solle das Zimmer verlassen und ich bin gegangen. Dann habe ich gehört, dass Tante Clara, die in Großvaters Schlafzimmer geblieben war, betete. Du hast mir gesagt, sie bete das Sterbegebet. In dieser Nacht habe ich von meinem Bett aus Tante Clara beten hören. Das Gebet, das ich sie, bis ich einschlief, mehrmals wiederholen hörte, begann so: Sterbegebet. Väterchen, bete mit mir. Sie schwieg dann. Wenn du nicht sprechen kannst, so ist das nicht schlimm. Bete in Gedanken. Gott wird es dir nicht verübeln. Dann schwieg sie wieder. Da ich nun sterben werde, lieber Gott, nehme ich freudig die Schmerzen und Leiden meines Todeskampfes auf mich, um die Vergebung meiner Sünden zu verdienen. Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. Von dem Tage an haben wir nach dem Abendessen im Großvaters Schlafzimmer den Rosenkranz gebetet. Während des Gebets furzte Großvater unter dem Mantel der Madonna von Pilar. Und ich senkte den Kopf, um mein Lachen zu unterdrücken. Ihr drei, Großmutter, Tante Clara und du, löstet einander an Großvaters Bett beim Sprechen der Sterbegebete ab. Am Morgen machte Tante Clara eine kurze Pause, um mich hereinzulassen. Großvater, der halb schlief, küsste mich und nannte mich beim Namen. Ich küsste ihn und sagte zu ihm: Guter Papa. Tante Clara sagte mir, ich solle das Zimmer sofort wieder verlassen, weil man ihn nicht ermüden dürfe. Beim Hinausgehen hörte ich das Gebet von Tante Clara. Als Großvater am 15. November unter dem Mantel der Madonna von Pilar gestorben war, in jener Nacht, während der wir um die Leiche herum den Rosenkranz beteten, furzte er nicht mehr. Ich habe, was ich nur konnte, für euch alle und vor allem für Papa und für dich getan. Ich habe ein ruhiges Gewissen. Niemand wird mir auch nur den geringsten Vorwurf machen können. Du weißt gut, dass alle mich für eine arme Witwe halten, die ihre Kinder unter größten Opfern erzogen hat. Alle wissen es. Alle rechnen es mir hoch an. Welche Mutter hätte ebenso viel getan? Wenn du zu sprechen aufhörtest, verzogen sich deine Lippen zu einer Schippe. Du sollst es ein für alle Mal wissen. Eine andere Mutter hätte euch, dich und Elisa, so früh wie möglich arbeiten lassen. Dich als Laufburschen und sie als Näherin. Ich habe es jedoch nicht getan. Ich habe es vorgezogen, mich aufzuopfern. Manchmal sagtest du, du hättest mich besser Maurer und Elisa Arbeiterin werden lassen sollen. Oder aber, dass jede andere Mutter uns beide der öffentlichen Fürsorge übergeben hätte. Oder dass sie uns irgendwo ausgesetzt hätte. Ich habe es jedoch nicht getan, weil ich nur an euer Glück und nie an mich denke. Nichts wäre leichter für mich gewesen, als all mein Geld für Vergnügungen auszugeben. Und ich versichere dir, dass es mir an Gelegenheiten dazu nicht gefehlt hat. Du kennst das Leben noch nicht. Du bist ein ganz unerfahrenes Kind, das alles, aber auch alles seiner armen, schwer geprüften Mutter verdankt. Die Anrichte stand an der Korridorwand. Durch die Scheiben sah ich, als ich mich an die Dunkelheit gewöhnt hatte, dieselben Teller, dieselben Gläser, die sich seit jeher darin befanden. Obendrauf stand eine Vase mit künstlichen Blumen, die alt und schmutzig waren. Ich habe immer nur an Papa und an euch gedacht. Ich habe nur für ihn und für euch gelebt. Ich konnte ihn nicht mehr lieben, als ich es getan habe, während wir noch zusammen waren. Als er euch im Stich ließ, um nach seinen Ideen zu leben und dabei seine und seiner Kinder Zukunft aufs Spiel setzte, habe ich die Sorge für euch übernommen und euch so gut ich konnte erzogen. Ich habe euch all das gegeben, was er euch hätte geben müssen, wenn er sich wie ein guter Vater verhalten hätte. Als ich dich unterbrach, hast du den Stoß Karten hingelegt und du hast dich mir genähert. Und ich habe meinen Atem angehalten. Ich weiß nicht, Mama, ob er gerne durch das Gitter hindurch beobachtete, wie es schneite. Ich weiß nicht, Mama, ob er im Sommer so gerne wie ich die winzigen Staubkörnchen in den Sonnenstrahlen betrachtete. Ich weiß nicht, Mama, ob er die rote Farbe liebte wie Lisa oder das Blau wie du. Ich weiß nicht, Mama, ob er gerne am Strand im Sand spielte. Ich weiß nicht, Mama, ob er gerne im Hafen spazieren ging Ich weiß nicht, Mama, ob er im Winter die Fußstapfen, die er im Schnee hinterließ, betrachtete. Oder ob er an sonnigen Tagen unter den Palmen der Promenaden von Melilla einherschlenderte. Im Kino sah ich während der Wochenschau brennende Flugzeuge abstürzen. Das nahm mir den Atem. Und es wurde mir plötzlich bewusst, dass der Saal sehr dunkel war. Ich erinnere mich, dass die Flugzeuge in den Wochenschauen vom Krieg aus Metall waren und dass sie auf ihren Flügeln Maschinengewehre hatten, mit denen sie andere Flugzeuge abschossen, die brennend zur Erde stürzten. Wenn ich diese Kämpfe sah, schlug ich die Füße unter mich und kauerte mich zusammen. Einmal gelang es einem der Flieger, mit einem Fallschirm abzuspringen, der sich oben an einem Fabrikschornstein festhakte. Ich erinnere mich an das Bild, das ich im Kino sah. Damals gab es oft Wochenschauen vom Krieg vor den Hauptfilmen. Und manchmal sah man Flugzeuge brennend abstürzen. Ich habe Tante Clara gesagt, dass ich ihr wehtun würde. Sie hat mir gesagt, ich solle fester zuschlagen. Dann habe ich sie mit meinem Gürtel geschlagen. Tante Clara hat gesagt, noch fester. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr wehtun würde. Als ich wieder anfing, hat sie schreiend zu mir gesagt, fester und schneller. Während ich Tante Clara schlug, hörte ich, wie sie keuchte. Ich habe mich vor dir versteckt. Aber als du zurückkamst, hast du nichts gesagt. Du hast mich nicht gescholten, trotz des großen Flecks, den ich in meiner Unterhose gemacht hatte. Ich musste Tante Clara sehr feste schlagen. Und sie beklagte sich nicht. Man hörte nur ihr Keuchen. Sie hatte einen weißen Rücken und ihre Haut war wie die Haut deiner Arme. Sie kniete nieder und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Während dieser Zeit warst du im Büro. Und wenn du zum Mittagessen heimkehrtest, sagtest du nichts zu mir. Und wenn ich dir samstags meine schmutzige Wäsche gab, sagtest du nichts. Tante Clara rannte danach in ihr Schlafzimmer, ohne mir das Gesicht gewaschen, geschweige denn die Morgengebete mit mir gesprochen zu haben. Als Großmutter erfuhr, dass ich in die Wallgräben hinabgestiegen war, entzog sie mir das Vesperbrot und ließ mich am Sonntag nicht aus dem Haus. Selbst wenn ich dringend pinkeln musste, hielt ich mein Wasser während der ganzen Unterrichtsstunde, die Schwester Isabella gab, zurück. Und mein Fuß bewegte sich immer mehr. Wenn ich unanständige Worte wie Furzen oder Arschloch sagte, streute Großmutter mir spanischen Pfeffer in den Mund. Wenn wir nach Schwester Isabellas Unterricht in die Wallgräben hinabstiegen, spielten wir, wer am höchsten an die Mauer pinkeln kann. Ich gewann nie. Meine Kameraden sagten, ich schaffte es nicht, weil ich die Eichel nicht herausstrecken könnte und es nützte mir nichts, mein Wasser zurückzuhalten. Wenn Großmutter mich sonntags nicht aus dem Haus ließ, schaute ich hinter den Scheiben zu, wie die Leute über den großen Platz spazierten. Wenn ich während des Rosenkranzbetens lachte, tippte Großmutter mit dem Schürhaken an meine Fingerspitze. Dann bildete sich dort eine Blase voll Wasser. Tante Clara weckte mich jeden Morgen. Du warst im Büro und du wusstest nichts davon. Da du sonntags in Madrid nicht ins Büro gingst, kamst du, um mich zu wecken. Dann gingen wir zusammen zur Messe. Ich ministrierte und bei der Kommunion hielt ich die Patene unter dein Kinn. Und du strecktest die Zunge aus, sie war rot und feucht. Und du machtest die Augen zu. Ich konnte dem Priester nicht sagen, dass du meine Mutter bist, da ich während der Messe nicht sprechen durfte. Wenn ich klingelte, wusste ich, dass du mich anschautest. Und wenn ich das Messbuch trug, wusste ich, dass du mich immer noch anschautest. Ich durfte es jedoch nicht tun, da du mir manchmal vorgeworfen hattest, den Kopf beim Ministrieren herumgedreht zu haben. Nach der Messe holte ich dich ab. Ich kam aus der Tür neben dem Hochaltar und ging durch das Mittelschiff bis zu deinem Platz. Dann merkten alle Leute, dass du meine Mutter warst. Dann gingen wir hinaus auf die Straße und ich fragte dich, ob ich gut geklingelt, das Messbuch geschickt getragen und bei der Kommunion alles richtig gemacht hätte. Und du antwortetest mir, ja. Und manchmal, ja, sehr gut. Sie rief mich und ich ging in ihr Zimmer. Nun kniete sie nicht mehr nieder. Ein Kruzifix aus Metall beherrschte das Zimmer. Ich schlug sie mit meinem Gürtel und sie, die auf dem Bauch lag, jammerte nicht, da ich gelernt hatte, Feste zuzuschlagen. Ich hörte nur ihr Keuchen. Von Zeit zu Zeit sagte sie für den armen guten Papa, Gott sei seiner Seele gnädig. Sie hatte einen weißen Rücken. Ihr weißer Hintern hatte zwei Grübchen und auch ihre Beine waren weiß. Sie hatte ihr Gesicht in die Laken gepresst und sie konnte nichts sehen. Dann versteckte sie sich schnell unter der Decke und schrie, ich solle gehen. Ich gehorchte und rannte auf den Korridor. Sie rief mich und ich ging in ihr Schlafzimmer. Anfangs war sie es, die in mein Schlafzimmer kam. Später ging ich in ihres. In ihrem Schlafzimmer hingen an den Wänden Bilder, welche die Stationen des Kreuzweges darstellten. Aber wir beteten nicht mehr die Morgengebete. Und sie wusch mir nicht mehr das Gesicht mit dem Rosshaarhandschuh. Tante Clara erwartete mich nackt unter den weißen Laken, auf dem Bauch liegend. Du hast es mir sehr gut erklärt, Mama, und ich habe gesagt, ja, Mama. Dann hast du mich geküsst, Mama. Als du mir dein Foto gabst, Mama, das ich unter den Zelluloidschutz in meine Brieftasche stecken wollte, schriebst du eine Widmung darauf, Mama, meinem lieben Sohn, dem angehenden Piloten. Du hast mir alles sehr gut erklärt, Mama, und ich habe gesagt, ja, Mama. Du hast mir gesagt, Mama, die Uniform sei sehr elegant und die Mädchen würden sich immer in die jungen Offiziere verlieben und ich würde der Stolz der Familie sein. Ich, Mama, habe ja, Mama gesagt und du, Mama, hast mich geküsst. Du hast mir gesagt, Mama, es sei dein Traum und du würdest sehr stolz sein, an meiner Seite zu gehen. Und dann, Mama, habe ich ja zu dir gesagt. Einige Tage später, Mama, habe ich nein zu dir gesagt. Du, Mama, hast zu mir gesagt, dass du mich aus dem Haus werfen würdest. Und du hast mich einen Waschlappen genannt. Dann, Mama, habe ich ja zu dir gesagt. Und du, Mama, hast mich geküsst. Als Vater hatte er zunächst seine Pflichten als Familienoberhaupt zu erfüllen. Und es war seine Pflicht, sich auf die Seite der Ordnung und der Mäßigung zu stellen. Aber er hat sich auf die andere Seite gestellt, auf die Seite der Anarchie, auf die Seite der Unordnung. Wie oft habe ich sie ihm vorgehalten? Wie oft hatte ich ihm gesagt, er müsse seine sündhaften Ideen aufgeben? Wie oft? Ach, du kannst das alles nicht recht verstehen. Du warst damals noch ein Kind. Die Karten waren in vier Reihen ausgelegt. Du hattest noch einen Stoß in der Hand und noch einen anderen, der umgekehrt auf dem Tisch lag. Wenn er seine Pflicht getan hätte, so wäre er heute auf der Seite der Sieger. So wäre er heute ein Vater wie alle anderen Väter. Aber er hat alles für seine Ideen aufs Spiel gesetzt. Alles, absolut alles. Seine Zukunft, die seiner Frau und die seiner Kinder. Wie oft habe ich ihn gewarnt? Wie oft habe ich ihn in Melilla darauf hingewiesen, dass er seine durch anarchistische und ketzerische Lehren verseuchten Untergebenen nicht so nachsichtig behandeln dürfe? Wie oft habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er sich nicht an Handlungen beteiligen dürfe, die sich für einen Familienvater, dessen Pflicht es sei, die Ordnung zu respektieren, nicht gehörten? Wie oft, mein Gott, wie oft. Du kannst das alles nicht begreifen, du warst damals noch ein Kind. Nur in Mathematik hatte ich gute Noten. 1, 2, 2, 3, 3, 3. Ja. 1, 2, 3. Ich habe sie gefragt, wieso 2 und 2 gleich 4 sein könne. Und sie hat es mir erklärt. Ich habe sie noch einmal gefragt. Und sie hat es mir noch einmal erklärt. Ich habe sie noch einmal gefragt. Und sie hat es mir noch einmal erklärt. Ich wollte sie noch einmal fragen, aber ich habe geschwiegen. Die Nonne, die meine Lehrerin war, hat ihr gesagt, das einzige Fach, in dem ich etwas leistete, sei trotz meines schlechten Gedächtnisses Mathematik. 3, 3, 3. 2, 2, 1. Ja, 1, 2, 3. Ja. Die Nonne hat mir gesagt, dass 2 und 2 gleich 4 sei und dass dies selbstverständlich sei und dass 2 Stühle und 2 Stühle 4 Stühle seien. Und dass 2 Bleistifte und 2 Bleistifte 4 Bleistifte seien. Und dass 2 Katzen und 2 Katzen 4 Katzen seien. Und ich habe sie gefragt, ob die beiden Stühle den beiden anderen Stühlen gleich seien. Und sie hat ja gesagt. Und ich habe sie gefragt, ob sie sich genauso gleich seien, wie 2 gleich 2 sei. Und sie hat ja gesagt. Ja, natürlich. Und dann habe ich ihr eine andere Frage stellen wollen, aber ich habe geschwiegen. In Madrid hat der Lehrer dir gesagt, Mathematik sei meine starke Seite. 1, 1, 1, 2, 2, 3. Nein, 1, 2, 3, ja. Die Nonne hat zu mir gesagt, jeder begreife es. Und ich habe geschwiegen. Die Nonne hat zu mir gesagt, es dürfe überhaupt nicht nötig sein, so etwas zu erklären. Und ich habe geschwiegen. Und die Nonne hat zu mir gesagt, dass 2 und 2 4 sei, dass 2 Stühle und 2 Stühle 4 Stühle seien, dass 2 Katzen und 2 Katzen 4 Katzen seien, dass 2 kleine Knaben und 2 kleine Knaben 4 kleine Knaben seien. Diesmal hat sie keine Bleistifte erwähnt. Und ich habe geschwiegen. Und dann habe ich gesagt, kommt es nicht vor, dass man pfuscht, damit es stimmt? Sie hat nein gesagt. Natürlich nicht. Nur in Mathematik hatte ich gute Noten, sowohl in Madrid wie in Villaramiro. 1, 2, 3. Ja, da ich Melilla verlassen habe, als ich 3 Jahre alt war, kann ich mich an fast nichts mehr erinnern. Du hast mir die meisten Geschichten erzählt. Diese Geschichten hast du oft vor mir wiederholt. Ich erinnere mich an andere, die du mir nicht erzählt hast. Da ich Villaramiro mit 8 Jahren verlassen habe, kann ich mich an fast alles erinnern. Da du in der Stadt arbeitetest, als wir in Villaramiro wohnten, habe ich dir oft Geschichten erzählt, die sich dort abgespielt hatten und die du nicht gesehen hattest. Anschließend haben wir in Madrid gewohnt, bis ich hierher kam. Da Großvater und Großmutter kurz nach unserer Ankunft starben, sind wir allein zurückgekehrt. Elisa, du und ich. Tante Clara wohnte auch bei uns. Als ich 14 Tage Urlaub bekam, habe ich dich an einem Nachmittag besucht. Du hast mich bei geschlossenem Fenster und heruntergelassenem Rollo empfangen. Als ich wieder ging, hast du mich in der Tür im Dunkeln geküsst, um nicht so viel Strom zu verbrauchen. Warum hätte ich dir von deinem Vater erzählen sollen? Damit du dich beim Gedanken an deinen unwürdigen Vater unglücklich fühltest? Ich verschonte dich von allem Leid. Das war seit jeher mein einziger Wunsch. Und wenn ich nie darüber gesprochen habe, so glaub mir nur, dass ich es wegen der überaus großen Liebe unterließ, die ich trotz allem für ihn empfand. Und wegen der großen Liebe zu dir. Ich habe ein ganz ruhiges Gewissen. Ich habe meine Pflicht als Mutter und Gattin erfüllt. Du hattest geschwollene Lider. Unter deinen Augen waren 2 Tränensäcke zu erkennen. Früher riebst du dein Gesicht mit Salben ein. Und ich ging zu Bett, ohne dass ich dich geküsst hatte. Du sagtest, dass du Flecken bekämst, weil du Leberleiden seist. Trotz allem wollte ich, dass ihr, deine Schwester und du, sein Andenken achtetet. Und damit ihr keine schlechte Erinnerung an ihn bewahrtet, habe ich seine Fehler immer verschwiegen. Was brauchtet ihr, sie kennenzulernen? Denkt daran, dass ihr stolz auf eure arme, schwer geprüfte Mutter sein könnt. Ich habe euch jede Art von Leid erspart, jede. Deine Frisur war vernachlässigt. Weiße Strähnen zogen sich durch dein schwarzes Haar. Kurz nach meiner Ankunft, bevor meine Augen sich vollends an das Halbdunkel gewöhnt hatten, hatte ich den Eindruck gehabt, dass deine Haare grau seien. Früher, als du sie selbst im Waschbecken färbtest, half ich dir dabei. Was hätte ich euch von ihm erzählen können, ohne von seinen Fehlern zu sprechen? War es nicht für alle besser, gar nichts zu sagen? Für ihn, für sein Andenken und für euch? Und selbst heute weigere ich mich, davon zu sprechen. Ich werde nichts erzählen. Selbst wenn du mich anflehst, es zu tun. Wie könnte ich je so grausam sein, vor meinen Kindern alle Fehler und Irrtümer ihres Vaters aufzudecken? Ein Vater wie der eure, der seine Zukunft und die seiner Kinder aufs Spiel gesetzt hat, verdient dennoch, dass man ihn achtet, indem man schweigt. Und lass dir gesagt sein, dass ich nie gestatten würde, dass du in meiner Gegenwart schlecht über ihn sprichst, obgleich er gar nichts anderes verdient. Als ich ankam, glänzten deine Augen im Halbdunkel wie das Telefon und die Glasscheibe des Fotos an der Wand. Als du mir in der Tür auf Wiedersehen sagtest, weintest du. Er hat sich übrigens nie um dich gekümmert. Wir gingen recht oft zum Strand und anstatt bei dir zu bleiben, wie es jeder Vater, der seine Kinder liebt, tut, ging er zu seinen Freunden, um mit ihnen zu schwätzen. Aber ich will dir nichts Böses über ihn erzählen. Ich will nicht, dass du eine schlechte Erinnerung an ihn bewahrst. Ich will es nicht. Und ich werde es nicht dulden. Auf den Fotos aus Melilla sind wir beide zu sehen, du und ich. Aber er ist auf keinem von ihnen. Und als ich dich bat, mir eins von ihm zu zeigen, hast du mir gesagt, du hättest keins. Auf dem Foto meiner ersten Kommunion stehe ich ganz in Weiß neben der Marienfigur. An dem Tage hast du mich zur Kirche geführt und als man mir die Kommunion gereicht hatte, ist die Hostie nicht an meinem Gaumen kleben geblieben, wie bei Elisa. Ich habe sie mit der Zunge aufgerollt und hinuntergeschluckt. Später im Klosett habe ich genau Acht gegeben. Aber da war nichts. Auf den Fotos aus Madrid ist Elisa bei uns. Auf der Aufnahme, die bei einem Spaziergang gemacht wurde, sind wir alle drei zu sehen. Deine beiden Hände ruhen auf unseren Schultern. Weder von den Fotos aus Villa Ramiro, noch von denen aus Madrid ist etwas abgeschnitten worden. Es fehlt kein Stück. Weder von den Fotos aus Madrid, noch von denen aus Villa Ramiro. Nur bei den Fotos aus Melilla fehlt ein Stück, das jemand mit einer Schere abgeschnitten hat. Man hat mir Benzin empfohlen. Ich habe Benzin gesucht. Ich habe kein Benzin gefunden. Das Benzin war damals rationiert. Ich habe Benzin gesucht, ich habe Benzin gefunden. Ein Mann verkaufte Benzin für Feuerzeuge. Ich habe das Fläschchen gekauft. Ich habe es mit zum Unterricht genommen. Man hat mich beim Unterricht vor die Tür gesetzt. Ich bin in der Vorhalle geblieben. Ich habe nach allen Seiten geschaut. Ich habe gesehen, dass niemand sich näherte. Ich habe das Benzin auf den Heizkörper gegossen. Ich bin hinausgerannt. Ich bin in die Untergrundbahn geflohen. Ich habe eine Stunde gewartet. Ich bin zum militärischen Unterricht zurückgekehrt. Die Schule war nicht in Flammen aufgegangen. Als ich den Klassenraum betrat, um am Unterricht teilzunehmen, den eine Spezialschule in Madrid zur Vorbereitung auf die Offizierslaufbahn bei den Luftstreitkräften erteilte, setzte ich mich auf eine der hintersten Bänke. Dort blieb ich unbemerkt von den Lehrern, denen du bei jedem deiner Besuche sehr deutlich aufgetragen hattest, mich im Auge zu behalten, da man mich deiner Meinung nach scharf überwachen müsse, um durch Beharrlichkeit meinen Mangel an Neigung für diese Laufbahn abzuhelfen. Dank dieser Entfernung vom Lehrer gelang es mir, mich zu zerstreuen, indem ich die Köpfe meiner Kameraden betrachtete und sogar die Wolken, die am Himmel dahinzogen und die ich durch ein Fenster erblickte, was ich nie hätte sehen können, wenn ich auf einer der vordersten Bänke gesessen hätte. Und was mich auf die Dauer von den Erklärungen des Lehrers ablenkte, dem es, als er mich unvermutet befragte, plötzlich bewusst wurde. Ich merkte es genau an seinen Vorwürfen und auch daran, dass er mich vor die Tür setzte und der dir sofort telefonisch meinen Mangel an Interesse für die Studien mitteilte, sodass du mir, als ich nach Hause kam, neue Vorwürfe machtest und mir sagtest, ich sei zu nichts Nütze im Leben, ich verpfusche die schönsten Jahre meiner Jugend und meine größte Chance, eine so ehrenvolle und attraktive Stellung wie die eines Offiziers der spanischen Luftstreitkräfte zu erwerben. Man hat mich beim Unterricht vor die Tür gesetzt. Ich bin ins Kellergeschoss hinuntergegangen. Ich habe die Tür des Heizungskellers geöffnet. Die Holzscheite lagen vor mir. Ich habe die Tür geschlossen. Ich bin die Treppe hinaufgestiegen. Ich bin bis zu meiner Schulmappe gegangen. Ich habe ein paar Bögen Papier herausgenommen. Ich bin ins Kellergeschoss hinuntergegangen. Ich habe die Bögen Papier mit einem Streichholz in Brand gesteckt. Ich habe die Tür des Heizungskellers geöffnet. Ich habe das brennende Papier auf die Holzscheite geworfen. Ich bin hinausgerannt. Ich bin in die Untergrundbahn geflohen. Ich habe eine Stunde gewartet. Ich bin wieder zum militärischen Unterricht zurückgekehrt. Die Feuerwehrleute standen vor der Tür. Der Direktor des Lehrgangs sprach. Er sagte, man kann sagen, dass es keinen Schaden angerichtet hat. Er sagte, die Sache ist rechtzeitig bemerkt worden. Er sagte, ein Funke muss aus der Heizung gesprüht und auf die Holzscheite gefallen sein. Tante Clara hat es oben an meinen Oberschenkeln angelegt, mit ihren Händen. Sie waren kalt, weiß und lang. Sie hat es festgeschnürt. Als ich diesmal hineinging, lag Tante Clara nicht nackt auf ihrem Bauch im Bett. Tante Clara erwartete mich stehend, in ihren Morgenrock gehüllt. Du wusstest nichts davon. Ich habe dir nie etwas davon erzählt. Ich starrte auf den Boden, den Gürtel noch in der Hand. Aber an jenem Tage lag Tante Clara nicht nackt auf dem Bauch im Bett. Ich habe sie nicht angeschaut, während sie zu mir sprach. Und auch dann nicht, als sie es mir anschnürte. Dann sind wir zur Messe gegangen, um zu kommunizieren. Beim Gehen tat es mir weh und ich hinkte. Tante Clara hat die ganze Zeit gekniet und ich auch. Es tat mir immer mehr weh. Zu Hause angekommen, aufgemacht und mein Silizium abgenommen. Es war so stramm geschnürt, dass der Schmerz noch stärker wurde, als sie es mit ihren Händen abnahm und ein paar Tropfen Sperma hervorspritzten. Dann haben wir auf den Knien gebetet. Und Tante Clara hat sich auf den Bauch ins Bett gelegt. Und ich habe sie geschlagen. Aber du hast nie etwas davon gewusst. Und ich habe dir nie etwas davon erzählt. Wozu nützt es, ihm das Offensichtliche zu leugnen? Ganz Melilla war auf dem Laufenden. Aber ihm genügte es nicht, seine Zukunft aufs Spiel zu setzen. Er wollte auch noch vor seinen Richtern leugnen. Warum? Nur um ein noch strengeres Urteil herauszufordern. Es wäre ganz anders ausgefallen, wenn er von Anfang an geständig gewesen wäre, wie ich es ihm geraten hatte. Aber er ist immer ein Schwächling gewesen. Er hat nie Charakterstärke besessen. Es wäre besser für ihn gewesen, auf die Ratschläge seiner Frau zu hören, die ihn innig liebte. Denn ich habe ihn trotz allem immer von ganzem Herzen geliebt. Und selbst heute halte ich sein Andenken noch in Ehren. Du weißt, dass ich nicht wieder geheiratet habe. Und warum nicht? Glaub nicht, dass ich keine Gelegenheit dazu gehabt hätte. Aber ich habe an ihn und an euch gedacht. Ich habe ihm ewige Liebe geschworen und ich werde eine ewige Liebe für ihn bewahren. Und außerdem wollte ich nicht, dass ihr einen Stiefvater bekämt. Wenn du schwiegst, hörte man das Tick-Tack der Wanduhr. Abends stiegst du auf einen Stuhl und du öffnetest das kleine Glastürchen und du zogst sie mit einem großen eisernen Schlüssel wieder auf. Und ich versichere dir, dass ich nichts erfunden habe. Ich habe nur die Wahrheit gesagt, was ihm unter solchen Umständen nur zugutekommen konnte. Aber wie bei seiner Undankbarkeit zu erwarten war, hat er mir nicht nur die Anerkennung dafür versagt, sondern mich auch noch beschimpft. Was habe ich nicht alles zu hören bekommen? In den Momenten, in denen ich mich am meisten für ihn und für euch aufopferte, habt ihr mir die größte Undankbarkeit gezeigt. Immer. Tag und Nacht wachte ich über euer Glück. Und so habt ihr es mir vergolten. Aber das ist mein Los als schwergeprüfte Mutter. Du weißt nicht viel davon. Ich habe all mein Leid vor dir verborgen. Ich habe es immer vorgezogen, schweigend zu leiden. So wie es im Evangelium heißt, deine Linke wisse nicht, was die Rechte tut. Während du sprachst, hat das Telefon nicht geklingelt und niemand hat an die Tür geklopft. Ich habe den Richtern nur die Wahrheit gesagt. Er hätte sie ihnen gleich zu Anfang sagen sollen, um kein strengeres Urteil herauszufordern. Wie immer, Wie jede Frau, die ihren Mann liebt, habe ich mich nur gefragt, wie ich ihm am besten helfen könnte. Und ich habe entsprechend gehandelt. Was hätte es genützt, wenn ich gesagt hätte, dass es nicht wahr sei? Sie hätten ihn auf jeden Fall verurteilt. Dank meiner Aussage waren die Richter, die meinen guten Willen erkannten, geneigt, ihm gegenüber mehr Nachsicht zu üben. Er hat jedoch darauf bestanden, alle Brücken abzubrechen, die ihm hätten nützen können. Wie viel besser wäre es für ihn und für euch gewesen, wenn er gleich zu Anfang seinen Kopf gebeugt und all seine Schuld zugegeben hätte. Aber er hat es nie verstanden, sich im Leben richtig zu verhalten. Was wäre erst aus ihm geworden, wenn ich nicht da gewesen wäre? Auf dem Tisch neben dem Telefon lag deine Lesebrille. Du hattest sie wahrscheinlich aufgesetzt, um Patiencen zu legen. Ich habe dir nie etwas davon gesagt, weil ich dich sehr gern habe und du keine schlechte Erinnerung an deinen Vater bewahren sollst. Ich habe es vorgezogen, seine Fehler zu verschweigen. Aber da ich dir heute dies alles enthüllt habe, sollst du auch wissen, dass dein Vater es nicht dabei beließ, sondern mich sogar beschimpfte und behauptete, ich hätte ihn angezeigt. In meinem ganzen Leben habe ich den Kelch bis zur Neige leeren müssen. In meinem ganzen Leben ist mir das Gute nur durch Schlechtes vergolten worden. Wenn du wüsstest, wie dies alles mein Herz zerreißt, das arme Herz einer schwer geprüften Mutter. Du sagtest, ich solle meine Figur im Spiegel betrachten, um zu kontrollieren, ob ich mich auch gerade hielt. Du setztest dich auf einen Stuhl und wartetest. Wenn ich das Zimmer betrat, betrachtete ich mich im Spiegel. Dann ging ich auf dich zu und küsste deine Hand. Du sagtest mir, ich solle kein Geräusch machen, wenn ich dir die Hand küsste, und ich ging wieder aus dem Zimmer. Du saßest auf einem Stuhl und erwartetest mich. Beim Hereinkommen betrachtete ich mich im Spiegel. Ich ging auf dich zu und küsste dir schließlich die Hand. Du sagtest mir, ich solle nur die Fingerspitzen erfassen, und ich ging wieder aus dem Zimmer. Ich kam wieder herein und näherte mich, nachdem ich mich im Spiegel betrachtet hatte, wieder dem Stuhl, auf dem du saßest. Dann gab ich dir einen Handkuss, wobei ich kein Geräusch machte und nur deine Fingerspitzen erfasste. Du sagtest mir, ich solle die Hand nicht zu mir emporziehen, sondern mich über sie beugen. Ich ging wieder aus dem Zimmer und kam sofort wieder herein. Und ich stellte mich, nachdem ich mich im Spiegel betrachtet hatte, vor dich hin und gab dir, ohne ein Geräusch zu machen, einen Handkuss, indem ich mich vorbeugte und nur deine Fingerspitzen erfasste. Darauf sagtest du zu mir, gut. Aber wenn die Damen zu dir zu Besuch kamen, küsste ich ihnen nicht die Hand. Und du bestraftest mich. Und ich sagte dir, dass ich mich zu sehr schämte. Militärischer Geist ungenügend. Das haben sie in mein Zeugnisheft geschrieben. Du hast mich mit dem Zollstock geschlagen. Ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen. Ich habe allein im Badezimmer geweint. Ich habe mich im Spiegel betrachtet. Und ich habe geweint. Dann hast du zu mir gesagt, ich müsse mir Mühe geben. Du hast mich gefragt, ob ich es tun wolle. Und ich habe ja gesagt. Du hast gesagt, ich müsse dir die Freude bereiten, die Prüfung zur Aufnahme beim Militär zu bestehen, damit du mit mir in der Uniform eines Offiziers der spanischen Luftstreitkräfte spazieren gehen könntest. Und ich habe gesagt, dass ich dir diese Freude machen wolle. Du hast gesagt, als Militär würde ich eine glänzende Zukunft haben. Und ich habe ja zu dir gesagt. Der Schüler beweist nicht das geringste Interesse für das Militär. Militärischer Geist ungenügend. Militärischer Geist ungenügend. Militärischer Geist ungenügend. Der Schüler zeigt nicht das geringste Interesse beim Unterricht. Militärischer Geist ungenügend. Militärischer Geist ungenügend. Der Schüler bringt nicht den geringsten Willen zur Besserung auf. Militärischer Geist ungenügend. Alle 14 Tage schrieben die Lehrer ihre Noten ins Zeugnisheft. Darum schlugst du mich mit dem Zollstock. Darum schloss ich mich hinterher im Badezimmer ein. Und darum hatte ich blaue Flecken auf den Armen und auf dem Rücken, den ich im Spiegel betrachtete. Wenn du mich dann fragtest, ob ich ein guter Schüler werden wolle, nur um dir eine Freude zu bereiten, so antwortete ich, ja. Es war ein Fehler von mir, dir nicht den Brief des Gefängnisdirektors zu zeigen. Ich bewahre ihn sorgfältig auf. Aber ich habe nie gewollt, dass ihr gewisse Dinge erfüllt. Selbst wenn ihr aufgrund ihrer Kenntnis eure arme Mutter nur noch mehr hättet bewundern müssen. Aber du weißt, dass es immer mein Grundsatz war, mich nie um mich selbst zu kümmern, um mich ganz euch widmen zu können. Was es mir dann schließlich eingebracht hat. Du hast einen Seufzer ausgestoßen. Dann hast du eine Weile geschwiegen. Der Gefängnisdirektor hat mich wissen lassen, er habe aus den Briefen, die ich deinem Vater geschrieben habe, die Überzeugung gewonnen, dass ich eine echte spanische und christliche Frau sei. So begann sein Brief. Mehr als die Hälfte war schmeichelhaft für mich. Darin wurden alle Schwierigkeiten anerkannt, die ich hatte, um meine Kinder richtig zu erziehen. Ich bewahre den Brief. Und ich werde ihn mein ganzes Leben aufbewahren. Wenn du willst, zeig ich ihn dir. Wir beide waren im Sommerspeisezimmer. Die 10 anderen Zimmer waren leer. Die 3 Korridore waren leer. Das Badezimmer war leer. Die Küche war leer. Wenn du mich darum gebeten hättest, hätte ich ihn dir überlassen. Hast du mich bis heute je um etwas gebeten, das ich dir nicht gewährt habe? Was brauchtest du, den Brief hinter meinem Rücken zu lesen? Warum muss ich dir sagen, dass alles, was mir gehört, auch dir gehört, dass ich dir nichts verheimliche? Was brauchtest du während meiner Abwesenheit, wie ein Dieb in die Rumpelkammer zu schleichen, um diesen Brief zu lesen? Hätte ich es dir abgeschlagen? Sag selbst. Beide Balkontüren des Winterspeisezimmers an der Straßenseite waren hermetisch verschlossen. Es drang auch kein Tageslicht in den Korridor, an dem die Zimmer lagen. Du hast ihn also gelesen. Was könnte ich dir noch sagen, was du nicht schon weißt? Du hast dich mit deinen eigenen Augen davon überzeugt, dass selbst die Personen, die mich am wenigsten kennen, ganz ergriffen von allen Opfern sind, die ich brachte, um meine Kinder anständig zu erziehen. Du siehst auch, dass er mir nicht meine kleinen Fehler vorwirft. Diese kleinen Fehler, die eine arme, alleinstehende Mutter, der niemand beratend zur Seite steht und die ungebildet ist wie ich, zwangsläufig begehen musste. Denn sie sind immer unbedeutend gewesen. Und ich habe sie ohne böse Absicht begangen, während die Fehler deines Vaters bewusst mit Vorbedacht gemacht wurden und abscheulich waren. Und der Direktor wirft mir meine Irrtümer nicht vor. Er zeigt sie mir, da ich sie sonst nicht erkannt hätte. Ich glaube immer, das Richtige zu tun, da meine Absichten immer gut sind. Der Direktor hat gesagt, ich solle meinem Mann nicht mehr solche Briefe wie die, die ich geschrieben hatte, schreiben, weil er, seiner Meinung nach, im Anschluss an seinen Selbstmordversuch unter einer schweren Depression gelitten habe. Dein Vater hatte mit seiner Anstellerei sein Ziel erreicht, den Direktor beeindrucken und ihm glauben machen, dass er seine Sinne nicht mehr alle beisammen habe. Und als er die Zukunft seiner Kinder aufs Spiel setzte, da hatte er seine Sinne wohl auch nicht alle beisammen. Aber ich habe mich immer für alle opfern müssen. Darum habe ich gehorcht. Ich habe ihm nicht mehr geschrieben. Ich bin keine Heuchlerin. Ich konnte ihm nicht schreiben, um ihn zu beglückwünschen und ihm zu sagen, er habe recht getan. Ein Hund hat einmal im Hof gebellt. Dann hat er ein zweites Mal gebellt. Es muss ein Wolfshund gewesen sein. Ich habe gedacht, dass ich so beginnen könnte. Meine Mama ist eine Blume. Oder so, meine Mama ist eine Rose. Die Nonne sagte mir, es sei gut. Ich habe sie gefragt, ob es mit der Rose besser sei oder mit der Blume. Die Nonne sagte mir, mit der Blume. Ich habe gedacht, dass ich so beginnen könnte. Meine Mama ist der schönste Blumenflor. Die Nonne sagte mir, ich solle am ersten Vers nicht mehr rütteln und den zweiten suchen. Ich habe mich daran gemacht, einen zweiten Vers zu ersinnen. Ich habe gedacht, dass ich so beginnen könnte. Meine Mama ist der schönste Blumenflor. Ich liebe sie, noch mehr als einen Motor. Ich habe es laut gelesen und festgestellt, dass es sich reimte. Die Nonne sagte mir, es sei zu prosaisch. Meine Mama ist der schönste Blumenflor. Mein Herz zieht Mama allem anderen vor. Meine Mama ist der schönste Blumenflor. Gott gebe ihr das Glück, das sie verlor. Meine Mama ist der schönste Blumenflor von Spanien bis zum Äquator. Die Nonne wählte, meine Mama ist der schönste Blumenflor, Gott gebe ihr das Glück, das sie verlor. Als du in Villaramiro ankamst, hast du mein Gedicht im Esszimmer gelesen. Ich hatte eine heiße Stirn. Dann hast du mich geküsst. Ich habe es auswendig gelernt. Ich habe es nicht vergessen. Meine Mama ist der schönste Blumenflor. Gott gebe ihr das Glück, das sie verlor. Ich will ihr meine ganze Liebe schenken und immer gern an meine Mama denken. Und du, Mama? Denkst du noch daran? Ich rauche die Dr. Plump-Pfeife. Vielleicht rauchte er grauen Tabak wie ich. Vielleicht machte er keine Lungenzüge wie ich. Vielleicht tat er ein paar Stückchen Apfelsinenschale in seinen Tabakbeutel wie ich. Ich rauche die Dr. Plump-Pfeife. Du rauchtest nie. Großmutter rauchte auch nicht. Tante Clara rauchte ebenso wenig. Großvater war ein Mann und bis zu seinem Tode hat er Zigaretten geraucht. Großvater drehte sie selbst, während wir den Rosenkranz beteten. Bei den Stierkämpfen rauchte Großvater eine Zigarre. Aber Großvater hat nie Pfeife geraucht. Vielleicht konnte er Rauchringe in die Luft blasen wie ich. Ich rauche die Dr. Plump-Pfeife. Vielleicht benutzte er Streichhölzer und kein Feuerzeug wie ich. Vielleicht konnte er den Rauch durch die Nase blasen wie ich. Ich rauche die Dr. Plump-Pfeife. Ich rauche die Dr. Plump-Pfeife von Papa. Ich rauche immer die Dr. Plump-Pfeife von Papa. Mama. Tante Clara hat meine beiden Handgelenke mit Servietten umwickelt. Dann hat sie mich noch mit einer Kordel gefesselt, die sie an beiden Seiten des Bettes verknotet hatte. Sie hatte kalte Hände. Ich hatte die Augen geschlossen. Als ich sie öffnete, sah ich die Lampe, die an der Decke hing. Tante Clara hat meine Knöchel nicht mit einer Serviette umwickelt. Sie hat sie mit einer Kordel an beiden Seiten des Bettes festgebunden. Ich habe ihre kalten Hände gefühlt. Aber ich habe sie nicht angeschaut. Tante Clara hat mich mit dem Gürtel geschlagen. Damit man uns nicht hörte, habe ich nicht geschrien. Dann hat sie beide mit ihren kalten Händen angefasst. Ich habe ihr gesagt, nein, das nicht. Tante Clara hat gesagt, Christus habe ohne Zaudern gelitten, um uns zu erlösen. Sie hat nach und nach immer fester zugepackt. Dann habe ich geschrien. Tante Clara keuchte, wie wenn ich sie peitschte. Dann habe ich gefühlt, dass etwas anderes geschah. Als alles vorbei war, hat Tante Clara mir gesagt, ich müsse sofort zur Beichte gehen. Was hättest du dir gedacht, wenn ich mir das Leben genommen hätte, als ich auf einmal mit euch allein war? Dann hättest du mit Recht gedacht, dass ich, die ich imstande gewesen wäre, meine Kinder in dem Moment zu verlassen, in dem sie meiner am meisten bedurft hätten, eine unwürdige Mutter gewesen wäre. Die Glocken des Nonnenklosters läuteten. Wie oft habe auch ich daran gedacht, mir das Leben zu nehmen? Und warum habe ich es nicht getan? Weil ich wusste, dass es meine Pflicht war, an eurer Seite zu bleiben, um für euch zu sorgen und euch zu beschützen. Die Glocken des Nonnenklosters läuteten. Es wäre eine große Feigheit gewesen. Es hätte keine leichtere Lösung für mich gegeben, wenn ich egoistisch gewesen wäre und nur an mich gedacht hätte. Die Glocken des Nonnenklosters läuteten. Manchmal, wenn ich allein zu Hause blieb, zog ich mich gegenüber den vergitterten Fenstern des Nonnenklosters aus. Aber dein Vater, der sich nicht mit dem, was er angerichtet hatte, begnügte, wollte auch noch Selbstmord begehen. Bis zum letzten Moment hat ihm der Mut gefehlt, im Leben seinen Mann zu stehen. Was wäre aus ihm und aus euch geworden, wenn ich nicht da gewesen wäre? Die Glocken des Nonnenklosters läuteten alle zugleich. Es gibt keine Rechtfertigung für ihn. Ich bin es, die es dir sagt. Ich, die ihn so sehr geliebt hat. Du bist noch zu jung, um das alles richtig zu begreifen. Die Glocken des Nonnenklosters läuteten alle zugleich. Er war im Gefängnis. Was hätte ich nicht alles dafür gegeben, um dort zu sein, keine Sorgen zu haben und nicht mehr kämpfen zu müssen, um meine Kinder anständig erziehen zu können. Meine Lage war viel schlimmer als seine. Aber während ich als eine Mutter, die ihre Kinder liebte, weiterkämpfte, hat er versucht, Selbstmord zu begehen. Die Glocken des Nonnenklosters läuteten alle zugleich. Die Fenster waren geschlossen und die Rollos heruntergelassen. Und doch hörte man, wie die Glocken des Nonnenklosters alle zugleich läuteten. Die Balkone des Winterspeisezimmers lagen gegenüber den vergitterten Fenstern des Klosters. Manchmal, wenn du im Büro warst und ich zu Hause blieb, um mich auf die Prüfung zur Aufnahme in die Luftstreitkräfte vorzubereiten, zog ich mich gegenüber den Fenstern der Klosternonnen aus und pinkelte. Keine von ihnen. Keine. Weder die Mama der Pepitos, noch die Frau des Küsters, noch Doña Carmen, noch die Frau des Arztes, noch die Nonnen der Schule, noch die Freundinnen von Tante Clara, Mercedes, Lucia, Rosita und Isabel, noch die Damen des Komitees des heiligen Vinzenz von Paul, noch Frau Rodriguez, noch Großmutter, noch die Mamas von Elisas Freundinnen, die Mama Carmencita, die Mama Lolitas, die Mama Nieves und Pilars Mama, noch die Nachbarinnen in Villa Ramiro, noch die Nachbarinnen in Madrid, noch Großvaters Patenkind, noch Doña Consuelo, noch Asunción, das Dienstmädchen in Villa Ramiro, noch Mari Carmen, die Putzfrau in Madrid, noch Mari Carmen, die Tochter des Bürgermeisters, noch Mari Carmen, die Milchfrau, noch Mari Carmen, das Enkelkind des Grafen, noch die Schneiderin, noch die Bonbonverkäuferin, noch die Frau Trumens, noch Doña Rita, noch die Pflegerinnen des Sanatoriums, noch Doña Esperanza, noch Doña Asunción, noch Greta Garbo, noch irgendeine andere Schauspielerin, noch die Krapfenverkäuferin, noch die Frau des Präsidenten der katholischen Aktion, noch Frau Lopez, noch Frau Sanchez, noch die Zeitungsverkäuferin, noch Tante Clara, noch Elisa, keine Mama. Keine war wie du. Keine Mama war wie du. Ich habe mich gut umgeschaut, Mama, aber keine war wie du. Keine hatte die feuchte Zunge oder die weißen Knie wie du, Mama. Keine. Jedes Jahr wurden 90 junge Aspiranten in die spanischen Luftstreitkräfte aufgenommen. 40 zukünftige Piloten, 40 Mitglieder des Bodenpersonals und 10 zukünftige Verwaltungsoffiziere. Obwohl du mich einen Waschlappen genannt hast, habe ich dir gesagt, dass ich die Verwaltungslaufbahn wählen würde. Nach 4-jährigem Studium in der Militärschule wurden die 90 Aspiranten 40 Fliegerleutnants, 40 Leutnants des Bodenpersonals und 10 Verwaltungsleutnants. Obwohl du mich einen Waschlappen genannt hast, hast du mich die Verwaltungslaufbahn wählen lassen. Später, wenn man dich fragte, was ich studierte, antwortetest du, dass ich studierte, um Offizier der spanischen Luftstreitkräfte zu werden. Wenn man zu dir sagte, um Pilot zu werden, antwortetest du, er wird Offizier der spanischen Luftstreitkräfte. Und wenn man zu dir sagte, wird er fliegen, antwortetest du, er wird Offizier der spanischen Luftstreitkräfte. An dem Tage, an dem die Nachbarin dich fragte, wird er denn die Verwaltungslaufbahn einschlagen? Hast du geschwiegen? Dann hast du gesagt, ja. Ich habe zu dir gesagt, erstens Gott über alles ehren. Und du hast zu mir gesagt, ja. Und ich habe dich gefragt, was Gott über alles ehren heißen solle. Und du hast zu mir gesagt, das will heißen, dass man Gott immer über alles ehren soll. Und ich habe zu dir gesagt, ah. Dann habe ich zu dir gesagt, zweitens nicht lästern. Und du hast zu mir gesagt, ja. Und ich habe dich gefragt, was nicht lästern heißen solle. Und du hast zu mir gesagt, das will heißen, dass man nie lästern darf. Und ich habe zu dir gesagt, ah. Und dann habe ich zu dir gesagt, drittens die Feiertage heiligen. Und du hast zu mir gesagt, ja. Und ich habe dich gefragt, was die Feiertage heiligen heißen solle. Und du hast zu mir gesagt, das will heißen, dass man immer die Feiertage heiligen soll. Und ich habe zu dir gesagt, ah. Eins, zwei, drei. Ja. Und ich habe zu dir gesagt, viertens seinen Vater und seine Mutter ehren. Und du hast zu mir gesagt, ja. Und ich habe dich gefragt, was seinen Vater und seine Mutter ehren heißen solle. Und du hast zu mir gesagt, es will heißen, dass man seinen Vater und seine Mutter immer ehren soll. Und ich habe zu dir gesagt, ah. Und dann habe ich zu dir gesagt, fünftens nicht töten. Und du hast zu mir gesagt, ja. Und ich habe dich gefragt, was nicht töten heißen solle. Und du hast zu mir gesagt, das will heißen, dass man nie töten darf. Und ich habe zu dir gesagt, ah. Und dann habe ich zu dir gesagt, sechstens keine Unzucht treiben. Und du hast zu mir gesagt, ja. Und ich habe dich gefragt, was keine Unzucht treiben heißen solle. Und du hast zu mir gesagt, das will heißen, dass man nie Unzucht treiben darf. Und ich habe zu dir gesagt, ah. Vier, fünf, sechs. Ja. Und ich habe zu dir gesagt, wie? Und du hast zu mir gesagt, was? Und ich habe zu dir gesagt, wie denn keine Unzucht treiben? Und du hast zu mir gesagt, indem man keine Unzucht treibt. Und dann hast du zu mir gesagt, wie der Katechismus sagt. Und ich habe zu dir gesagt, ah. Und dann habe ich zu dir gesagt, wann denn? Und du hast zu mir gesagt, eben nie. Und ich habe zu dir gesagt, wo denn? Und du hast zu mir gesagt, überall. Und ich habe zu dir gesagt, ah. Und dann habe ich zu dir gesagt, ah. Und dann habe ich zu dir gesagt, ist das eine Sache der großen Leute? Und du hast zu mir gesagt, ja. Sie ist gekommen, um mich zu holen. Und da habe ich mich im Badezimmer eingeschlossen und den Riegel vorgeschoben. Als sie an der Tür klopfte, habe ich mich dagegen gestemmt. Und als sie sagte, komm heraus, habe ich nicht geantwortet. Da du gerade zum Büro gegangen warst, wusstest du nichts davon. Dann hat sie nochmal geklopft. Aber ich habe mich auf den Rand der Badewanne gesetzt. Sie hat nochmal geklopft und sie ist gegangen. Ich habe gehört, wie sie sich entfernte und dann die Tür ihres Zimmers zuknallte. Dann habe ich nichts mehr gehört, obgleich ich mein Ohr an die Tür gepresst hatte. Dann erst habe ich den Riegel zurückgeschoben. Und ich habe mich nochmal auf den Rand der Badewanne gesetzt. Dann habe ich das Badezimmer verlassen und ich bin in mein Schlafzimmer gegangen, wobei ich meine Tür offen ließ. Als ich in ihr Schlafzimmer gehen wollte, sagte sie zu mir, bleib draußen. Und ich blieb auf der Schwelle stehen. Du warst im Büro und du wusstest nichts davon. Tante Clara blieb in ihrem Schlafzimmer, ohne das geringste Geräusch zu machen, während ich hinter der Tür wartete, mit beiden Servietten in der Hand. Sie fragte mich, was machst du da? Und ich sagte, nichts. Und sie sagte zu mir, also scher dich weg. Und dann bin ich gegangen. Ich habe gut gesagt, du hast ja gesagt. Sie hat gewiss gesagt. Wir haben gut gesagt. Ihr habt ja gesagt. Sie haben gewiss gesagt. Ich würde nein sagen. Ich werde gut sagen. Ich sage vielleicht. Sag ja. Sagen wir ja. Sagt ja. Ich habe ja gesagt, du hast ja wohl gesagt, sie hat ja gewiss gesagt. Wir haben ja gesagt, ihr habt ja wohl gesagt, sie haben ja gewiss gesagt. Ich sage ja, ich hatte ja gesagt, ich habe ja gesagt, ich sagte ja. Ich hätte nein gesagt, ich würde nein sagen, ich werde gut gesagt haben. Habe ich gesagt, hast du gesagt, hat sie gesagt, haben wir gesagt, habt ihr gesagt, haben sie gesagt. Ja, ich habe gesagt, du hast gesagt, sie hat gesagt, wir haben gesagt, ihr habt gesagt, sie haben gesagt. Man hat mir gesagt, es sei eine Orchidee. Daraufhin habe ich unter allen die Orchidee ausgewählt. Sie haben sie in eine durchsichtige Schachtel gelegt und ich habe sie dir geschenkt. Dann habe ich zu dir gesagt, dass ich dir, sobald ich Offizier der spanischen Luftstreitkräfte wäre, jede Woche eine durchsichtige Schachtel mit einer Orchidee schenken würde. Ich habe nur dein Glück gewollt. Ich habe leider mit der bei Gott denkbar besten Absicht geglaubt, dass die militärische Laufbahn für dich die beste wäre. Im Zimmer, dessen Türen und Fenster geschlossen und dessen Rollos heruntergelassen waren, sprachst du zu mir. Und du schautest mich fast nie an. Heute wärest du Offizier. Du hättest einen guten Sold, eine gute Stelle und eine beneidenswerte Existenz. Welche andere Mutter, welche wahre Mutter, hätte versäumt, dir zu dieser Laufbahn zu raten? Denn ich habe dir nur dazu geraten. Das weißt du genau. Du selbst hast die Entscheidung gefällt. Unter allen habe ich die Orchidee ausgewählt. Und als der Verkäufer mich fragte, welche, habe ich geantwortet, die teuerste. Und er hat mir eine weiße, rot gesprenkelte Orchidee gegeben. Du kannst dir nicht vorstellen, wie weh es mir tat, wenn ich sah, dass du es an Fleiß fehlen ließest. Und wenn ich versucht habe, dich mit allem in meiner Macht stehenden Mitteln zu Fortschritten anzuregen, so war der einzige Grund dafür meine große Liebe für dich, sowie der heiße Wunsch, dass ein rechtschaffener Mann aus dir würde. Im Zimmer saßest du rechts von mir und ich links von dir. Von Zeit zu Zeit schautest du mich flüchtig an. Ich war verzweifelt. Ich bin eine Frau ohne höhere Bildung. Es wäre ganz anders gewesen, wenn meine Eltern mich so erzogen hätten, wie ich euch erzogen habe. Ich kannte nicht den Ernst deiner Krankheit. Wenn ich früher wenigstens einige Grundkenntnisse der Medizin erworben hätte. Jedenfalls hast du keine Ursache, dich zu beklagen. Ich habe dir stets gegeben, was in meiner Macht stand. Und wenn ich, als du krank wurdest, nichts Besonderes für dich tun konnte, so war dies, wie du wissen sollst, zunächst darauf zurückzuführen, dass mein kümmerliches Gehalt mir nicht gestattete, mehr zu tun. Dann darauf, dass ich den Ernst deiner Krankheit verkannte. Und schließlich darauf, dass ich geglaubt habe, es wäre eine Entschuldigung, die du dir ausgedacht hättest, um nicht studieren zu müssen. In Villaramiro gab es Klatschrosen. In Madrid gab es keine Klatschrosen. In Madrid hat man mir gesagt, die Orchidee sei das Beste, was es gäbe. Aus eigenem Antrieb hast du dich von mir getrennt. Es hat mein Herz zerrissen. Aber ich habe dich tun lassen, was du wolltest. Und doch hätte ich, da du minderjährig bist, dich zur Rückkehr zwingen können. Aber es kam mir wie immer auf das Glück der anderen an, nicht auf mein eigenes. Du würdest von deiner Mutter viel besser versorgt werden als von Fremden. Hätte ich es je am geringsten fehlen lassen? Zuerst ist mir die Sache mit Tante Clara passiert. Dann bin ich zur Kirche gegangen. Dann habe ich mich der Schlange angeschlossen, um zu beichten. Dann habe ich die Kirche verlassen. Dann bin ich wieder hineingegangen. Dann habe ich mich der Schlange angeschlossen, um zu beichten. Dann bin ich an die Reihe gekommen. Dann habe ich ihm gesagt, ich hätte es im Traum getan. Dann hat er mir die Absolution erteilt. Dann habe ich die Kirche verlassen. Dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Dann habe ich das Haus verlassen, dann bin ich wieder zur Kirche gegangen. Dann habe ich mich der Schlange angeschlossen, um zu beichten. Dann bin ich an die Reihe gekommen, dann habe ich ihm gesagt, es sei nicht im Traum geschehen. Dann hat er mir die Absolution erteilt, dann habe ich die Kirche verlassen. Dann bin ich wieder nach Hause zurückgekehrt. Dann habe ich das Haus verlassen, dann bin ich wieder zur Kirche gegangen. Dann habe ich mich der Schlange angeschlossen, um zu beichten. Dann bin ich an die Reihe gekommen. Dann habe ich ihm gesagt, es sei nicht im Traum geschehen. Dann habe ich ihm gesagt, ich hätte eine Freveltat begangen. Dann habe ich ihm gesagt, er müsse mir eine härtere Buße auferlegen. Dann habe ich die Kirche verlassen. Dann bin ich nach Hause zurückgekehrt. Dann habe ich das Haus verlassen. Dann bin ich in die Richtung der Kirche gegangen. Dann bin ich stehen geblieben. Dann habe ich kehrt gemacht. Dann bin ich zu Hause angekommen. Dann habe ich mich ins Bett gelegt. Und schließlich habe ich ein Vaterunser nach dem anderen gebetet, bis ich einschlief. Der Mann begrub meine Füße im Sand. Es war am Strand von Melilla. Ich sehe noch seine Hände und meine Beine und den Sand. An jenem Tage schien die Sonne. Daran erinnere ich mich. Du hast mir erzählt, dass ich in Melilla niemanden küssen wollte und dass ich eines Tages Elisas hübsche Puppe aus dem Fenster geworfen habe. Ich erinnere mich an nichts mehr von alledem. Du hast mir so etwas oft erzählt. Auf dem Umschlag, den du im Schrank aufbewahrst, hast du Fotos aus Melilla geschrieben. Auf den Fotos sind wir zu sehen, du und ich und auch Elisa. Von einigen fehlt ein Stück. Jemand hat mit der Schere etwas abgeschnitten. Ich erinnere mich nicht an all das, was du mir oft über Melilla erzählt hast. Ich erinnere mich meiner im Sand begrabenen Füße und sehe noch die Hände des Mannes an meinen Beinen. Du hast geweint. Ich habe ein ruhiges Gewissen. Ich habe als Mutter und Gattin immer mein Bestes getan. Heute bin ich eine arme Witwe, die nichts anderes zu erwarten hat als den Tod. Meine Jugend ist dahin. Ich bin nur noch eine alte Frau. Die Welt gehört euch Jungen. Du hast geweint. Und dann hast du aufgehört zu sprechen. Du warst mein lieber kleiner Schatz. Wie ich dich geliebt habe. Und wie ich dich noch liebe. Wie gern betrachte ich die Fotos, auf denen du dich an mich kuschelst. Damals hattest du nur Augen für mich. Damals wolltest du mit keinem anderen Menschen zusammen sein und niemanden küssen. Du wolltest nur bei mir bleiben. Und ich war stolz, dich in Melilla herumzutragen. Du hast geweint. Papa ist tot. Vielleicht ist es besser für uns alle. Er wäre eine schwere Last gewesen. Er ist übrigens für seine Sünden bestraft worden. Vergiss nicht, dass selbst Gott die Schuldigen bestraft. In der Heiligen Schrift sagt er: Ich werde Baal in Babylon züchtigen. Aber du sollst wissen, dass ich mir gar nichts vorzuwerfen habe. Ich habe nur für euch gelebt. Ich bin immer zu gut gewesen. Du hast geweint. Sag mir, dass du es anerkennst. Ich habe Ja zu dir gesagt und du hast geweint. Sag mir, dass du glaubst, dass ich eine gute Mutter und eine gute Gattin war. Ich habe Ja zu dir gesagt und du hast geweint. Bitte mich um Verzeihung. Ich habe dich um Verzeihung gebeten. Und du hast geweint. Küsse mich. Ich habe dich geküsst. Und du hast geweint. Dann sind wir im Dunkeln durch den Korridor zur Tür gegangen. In der Dunkelheit habe ich dich auf dem Treppenabsatz nochmal geküsst. Und in der Dunkelheit hast du mich geküsst. Und du hast mich in deine Arme geschlossen. Die Männer und die Frauen haben mir gesagt, dass nun alles anders sei, dass man die Krankheit nun heile, dass das Reisen nun schnell gehe, dass die Menschheit nun Fortschritte gemacht habe und dass der Wohlstand zum Glück beitrage. Auch du hast es mir gesagt. Wenn ich sie etwas fragte, haben sie mir geantwortet. Dann habe ich keine Fragen mehr gestellt. Sie haben mir gesagt, man müsse das Vaterland lieben, man müsse sich dafür aufopfern, man müsse stolz auf seine Helden sein, man müsse die Ordnung des Landes achten, man müsse die Verräter anzeigen und die Feinde hassen. Auch du hast es mir gesagt. Wenn ich sie etwas fragte, haben sie mir geantwortet. Dann habe ich keine Fragen mehr gestellt. Sie haben mir gesagt, die Familie sei heilig. Man müsse seine Eltern achten. Man müsse ihnen dafür danken, dass sie einen erzogen haben. Man müsse ihnen gehorchen. Man müsse sie lieben, was immer sie auch täten. Auch du hast es mir gesagt. Wenn ich sie etwas fragte, haben sie mir geantwortet, dann habe ich keine Fragen mehr gestellt. Sie haben mir gesagt, man müsse Gott dafür danken, dass er einem das Leben geschenkt habe, dass er es einem nicht genommen habe, dass er uns eine Heilschance gegeben habe. Auch du hast es mir gesagt. Wenn ich sie etwas fragte, haben sie mir geantwortet, dann habe ich keine Fragen mehr gestellt. Dann haben sie mir gesagt, ich solle dies tun. Darauf habe ich keine Fragen mehr gestellt und ich habe es getan. Dann haben sie mir gesagt, ich solle dahin gehen. Darauf habe ich keine Fragen mehr gestellt und ich bin dahin gegangen. Ich habe dich gefragt, warum sind die Juden böse? Und du hast mir geantwortet, darum, das weiß doch jeder. Dann habe ich dich gefragt, warum sind die Anarchisten böse? Du hast mir geantwortet, darum, das weiß doch jeder. Ich habe dich gefragt, warum war Papa Jude? Und du hast mir keine Antwort gegeben. Dann habe ich dich gefragt, warum war Papa Anarchist? Und du hast mir keine Antwort gegeben. Ja. Und ich habe dich gefragt, die Juden sind doch jene, die Christus getötet haben. Du hast mir gesagt, ja, freilich. Dann habe ich dich gefragt, die Anarchisten sind doch jene, die Bomben legen, um Leute zu töten. Du hast mir gesagt, ja, freilich. Ich habe dich gefragt, ob ich Jude sein würde, wenn ich einmal groß wäre. Du hast mir gesagt, natürlich nicht. Dann habe ich dich gefragt, ob ich Anarchist sein würde, wenn ich einmal groß wäre. Du hast mir gesagt, natürlich nicht. Dann hast du hinzugefügt, Mama, ich sei lieb. Und du hast mich geküsst. Ja. Baal, Babylon. Von Fernando Arrabal. Aus dem Französischen von Elmar Tophofen. Es sprachen Inge Birkmann und Peter Fricke. Ton und Technik Peter Nielsen, Christine Potschkat und Manfred Retsch. Regieassistenz Herbert Leonhardt. Funkbearbeitung und Regie Norbert Schäfer. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen und dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahr 1988.